beides Stamm und Zweige, auf das ihr Glück bis an die Wolken steige. Es segne Jesus Kirch und Schul, er segne alle treuen Lehrer, er segne seines Wortes Hörer, er segne Rat und Richterstuhl, er gieß auch über jedes Haus in unsere Stadt die Segensquelle aus. Er gebe, dass aufs Neu sich Fried und Treu in unseren Grenzen küsst.